Kapitel 13. Hauptmann Hoffmanns Gesundheitsprobleme. Bis zum Herbst 1942 hatte die 3. Kompanie des Reserve-Polizeibataillons 101 unter Hauptmann und SS-Hauptsturmführer Wolfgang Hoffmann das Glück, dass ihr das Morden, das immer mehr zur Hauptbeschäftigung der übrigen Einheiten des Bataillons wurde, weitgehend erspart blieb. In Josefow waren 2 Züge der 3. Kompanie anfangs der äußeren Absperrungskette zugeteilt, aber keiner der Männer zu den Erschießungskommandos in die Wälder geschickt worden. Bei der Verlegung des Bataillons in die nördliche Sicherheitszone des Distrikts Lublin kamen der 2. und 3. Zug der 3. Kompanie in den Kreis Pulavi, während der 3. Zug, den Hoffmann selbst kommandierte, direkt in der Stadt Pulavi stationiert wurde. Leutnant Hoppners 2. Zug kam ganz in der Nähe unter, zunächst in Kurow und dann in Wandolin. Die Juden aus dem Kreis Pulavi waren größtenteils bereits im Mai 1942 nach Sobibor deportiert und als Erste in diesem Lager ermordet worden. Die übrigen jüdischen Bewohner der Region hatte man in der Kleinstadt Konskovola, etwa 6 Kilometer östlich von Pulavi, in einem Sammellager konzentriert. Dadurch bedingt hatte nur der im Nachbarkreis Razin stationierte 1. Zug von Leutnant Peters mit den Deportationen im August und den Erschießungen Ende September zu tun bekommen. Der Aufenthalt der 3. Kompanie in Pulavi wurde zunächst auch nicht durch polnische Widerstandskämpfer gestört. Hoffmann berichtete später, die Gegend sei ihnen verhältnismäßig ruhig vorgekommen und bis einschließlich September habe es keinen einzigen Zusammenstoß mit bewaffneten Banditen gegeben. Anfang Oktober war die Glückssträhne der 3. Kompanie jedoch zu Ende. Der Sammelpunkt von Konskovola mit seinen 1.500 bis 2.000 Juden sollte ebenso geräumt werden wie die Ghettos im benachbarten Razin, damit der nördliche Abschnitt des Lubliner Distrikts judenfrei wäre. Für diese Aufgabe wurden beträchtliche Kräfte zusammengezogen, alle 3 Züge der 3. Kompanie, darunter auch der in Ciemianiki stationierte Zug von Leutnant Peters. Der örtliche Gendarmerieposten mit einem Dutzend Polizisten unter dem Kommando von Oberleutnant Jammer, Sternchen, mit der Hauptaufgabe, die Arbeit der polnischen Ortspolizei zu beaufsichtigen, eine motorisierte Gendarmerie-Kompanie unter Oberleutnant Messmann, Sternchen, sowie rund 100 Hilfswillige und 3 SS-Leute aus Lublin. Vor der versammelten 3. Kompanie verlas Hoffmann in Pulavi von einem Blatt Papier seine Anweisungen. Seine Leute sollten das Ghetto durchkämmen und die Juden zum Sammelpunkt auf dem Marktplatz treiben. Wer von den Juden zu alt, zu gebrechlich oder zu krank zum Laufen sei, müsse ebenso wie alle Kleinkinder auf der Stelle erschossen werden. Dieses Verfahren sei üblich und werde schon seit längerem so praktiziert, fügte er hinzu. Die Polizisten fuhren nach Konskovola. Hoffmann, der ranghöchste Polizeioffizier vor Ort, beriet sich mit Jammer und Messmann und teilte die Mannschaften ein. Anders als sonst wurden die Hilfswilligen diesmal dazu abkommandiert, zusammen mit einigen Polizisten die Absperrung zu besorgen. Die Durchsuchungskommandos, die als Erste ins Ghetto eindrangen, bestanden aus Angehörigen der 3. Kompanie und Teilen von Messmanns motorisierter Gendarmerie. Jedem Kommando wurde ein bestimmter Häuserblock zugewiesen. Im Ghetto wütete zu der Zeit eine Ruhrepidemie, und viele der Juden waren nicht in der Lage, zum Marktplatz zu gehen oder auch nur das Bett zu verlassen. So waren bei der 1. Durchsuchung von überall her Schüsse zu hören. Ein Polizist erinnerte sich: »Ich selbst habe etwa 6 alte Leute in den Wohnungen erschossen. Es waren bettlägerige Menschen, die mich darum ausdrücklich gebeten hatten.« Nachdem man diese erste Aktion beendet und die meisten der überlebenden Juden auf dem Marktplatz zusammengetrieben hatte, wurden die Einheiten, die bis dahin zur Absperrung eingeteilt waren, mit der nochmaligen Durchsuchung des Ghettos beauftragt. Die ständigen Schüsse hatten sie auf ihren Posten schon gehört. Als sie nun das Ghetto durchkämmten, stießen sie überall auf Leichen. Viele der Vernommenen erinnerten sich vor allem an das Gebäude, das im Ghetto als Krankenhaus gedient hatte. Es war eigentlich nichts anderes als ein großer Saal voller drei- bis vierstöckiger Pritschenbetten, in dem es entsetzlich stank. Eine Gruppe von fünf oder sechs Polizisten hatte Befehl, in den Saal einzudringen und die 40 bis 50 Patienten zu liquidieren, von denen die meisten offenbar an Ruhe litten. Auf jeden Fall waren fast alle stark abgezehrt und völlig unterernährt. Man konnte sagen, sie bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Wohl in der Hoffnung, dem fürchterlichen Geruch so schnell wie möglich zu entkommen, begannen die Polizisten, sobald sie in dem Saal waren, wild um sich zu schießen. Aus den oberen Pritschen stürzten die Opfer dieses Kugelhagels zu Boden. Diese Handlungsweise hat mich derartig angeekelt und ich habe mich derartig geschämt, dass ich mich sofort umdrehte und den Raum wieder verließ, berichtete später einer der Polizisten. Ein anderer erinnerte sich, bei dem Anblick der Kranken war es mir aber nicht möglich, einen der Juden wirklich zu erschießen, und ich habe absichtlich bei allen Schüssen daneben gehalten. Seinem Gruppenführer, der sich an der Schießerei beteiligte, fiel dieses Verhalten auf, denn nach Abschluss der Aktion nahm er mich beiseite und beschimpfte mich mit Verräter und Feigling und drohte mir, den Fall Hauptmann Hoffmann zu melden. Dies hat er dann aber nicht getan. Auf dem Marktplatz wurden die Juden nach Männern auf der einen und Frauen und Kindern auf der anderen Seite getrennt. Dann suchte man die 18- bis 45-Jährigen, insbesondere die Facharbeiter, heraus. Möglicherweise waren auch ein paar Frauen darunter. Diese Juden wurden dann vom Ghetto zur Bahnstation vor den Toren von Pulawi getrieben, um von dort in die Lubliner Arbeitslager verfrachtet zu werden. Sie waren so geschwächt, dass viele von ihnen den 5 Kilometer langen Fußmarsch zur Bahnstation nicht schafften. Laut Zeugenaussagen wurden schätzungsweise 500 bis 1000 Juden als Arbeitskräfte selektiert, von denen aber 100 unterwegs vor Erschöpfung zusammenbrachen und erschossen wurden. Während man die als arbeitsfähig erachteten Juden aus der Stadt trieb, wurden die übrigen etwa 800 bis 1000 Frauen und Kinder sowie eine große Anzahl älterer Männer zum Erschießen in einen Wald außerhalb der Stadt geführt. Leutnant Peters erster Zug und einige Männer von Messmanns Gendarmerie bildeten die Exekutionskommandos. Als erstes wurden die jüdischen Männer in den Wald gebracht, gezwungen, sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen und erschossen. Dann kamen die Frauen und Kinder an die Reihe. Einer der Polizisten unterhielt sich mit dem Vorsitzenden des Judenrats, der aus München stammte, bis auch dieser schließlich abgeführt wurde. Als das Wachkommando, das die Arbeitsjuden zur Bahnstation begleitet hatte, wieder nach Konskovola zurückkehrte, war der Marktplatz leer, aber vom Wald her waren Schüsse zu hören. Die Männer erhielten den Befehl, das Ghetto noch einmal zu säubern, dann durften sie wegtreten, um sich auszuruhen. Unterdessen war es bereits später Nachmittag und einige der Polizisten suchten sich ein gemütliches Bauernhaus und spielten dort Karten. 25 Jahre später behauptete Wolfgang Hoffmann, dass er sich in Bezug auf den Einsatz in Konskovola an nichts mehr erinnern könne. Dabei waren dort unter seinem Kommando an einem einzigen Tag 1100 bis 1600 Juden umgebracht worden. Sein Gedächtnisschwund gründete sich möglicherweise nicht nur auf juristische Überlegungen, sondern auch auf Gesundheitsprobleme, die ihm während der Stationierung in Pulawi zu schaffen machten. Damals hatte Hoffmann seine Beschwerden auf einen Impfstoff gegen Ruhe zurückgeführt, der ihm Ende August verabreicht worden war. In den 60er Jahren hielt er es für opportuner, seine Krankheit mit dem durch das Massaker in Josefow verursachten psychischen Stress zu begründen. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, Hoffmann litt jedenfalls ab September, Oktober 1942 an Durchfall und heftigen Magenkrämpfen. Diagnostiziert wurde eine vegetative Kolitis. Seinen eigenen Angaben zufolge verschlimmerte sich sein Zustand bei Erschütterungen, wie sie etwa bei einer Fahrrad- oder Autofahrt vorkommen, jeweils drastisch, sodass er im genannten Zeitraum seine Kompanie nur bei wenigen Einsätzen selbst kommandiert habe. Aus soldatischer Begeisterung und in der Hoffnung auf baldige Besserung habe er sich bis Ende Oktober dennoch nicht krank melden wollen und sich erst am 2. November auf ärztliche Anordnung hin ins Lazarett begeben. Hoffmanns Untergebene äußerten übereinstimmend eine andere Sicht der Dinge. Nach ihren Beobachtungen bekam er die angeblichen Magenkrämpfe, die ihn ans sichere Bett fesselten, mit schöner Regelmäßigkeit gerade dann, wenn seiner Kompanie eine unangenehme oder gefährliche Aktion bevorstand. Wenn den Männern also am Abend für den nächsten Tag ein Einsatz angekündigt wurde, meinten sie darauf wetten zu können, dass der Kompaniechef am nächsten Morgen krank im Bett liegen würde. Hoffmanns Verhalten wurmte seine Leute umso mehr, als noch zwei Faktoren hinzukamen. Erstens war er immer streng und unnahbar gewesen, ein typischer Etappenoffizier, der weiße Kragen und Handschuhe liebte, sein SS-Abzeichen an der Uniform trug und gebührenden Respekt forderte. Angesichts seiner offensichtlichen Angst vor Einsätzen erschienen Hoffmanns Ausflüchte den Männern als Gipfel der Heuchelei, und sie verspotteten ihn als Pimpf, wie die 10- bis 14-jährigen Hitlerjungen genannt wurden. Zweitens war Hoffmann bemüht, seinen Mangel an Mobilität durch möglichst intensive Beaufsichtigung seiner Untergebenen wettzumachen. Er bestand darauf, vom Bett aus für alles und jedes Befehle zu erteilen und fungierte im Grunde nicht nur als Kompaniechef, sondern auch als Zugführer. Vor jeder Patrouille und Aktion mussten sich die Unteroffiziere in Hoffmanns Schlafzimmer genaue Anweisungen abholen und ihm hinterher wiederum persönlich Bericht erstatten. Der in Pulawi stationierte dritte Zug hatte keinen Leutnant an der Spitze, sondern wurde von Zugwachtmeister Justmann Sternchen geführt. Ohne Hoffmanns ausdrückliche Zustimmung durfte vor allem er keine Anordnungen über den Einsatz der Mannschaften treffen. Justmann und die anderen Zugwachtmeister fühlten sich zu bloßen Gruppenführern degradiert. Hoffmanns Lazarettaufenthalt in Pulawi dauerte vom 2. bis zum 25. November. Dann ging er bis nach Neujahr auf Genesungsurlaub nach Deutschland. Anschließend kommandierte er wieder für einen Monat seine Kompanie, ehe er zur weiteren Behandlung erneut nach Deutschland fuhr. Während dieses zweiten Heimaturlaubs erfuhr Hoffmann, dass ihm auf Trapps Veranlassung das Kommando über die Kompanie entzogen worden war. Hoffmanns Beziehungen zu Trapp hatten sich bereits im Januar verschlechtert, als der Bataillonskommandeur allen seinen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften befohlen hatte, in einer speziellen Selbstverpflichtung zu erklären, dass sie weder stehlen noch plündern oder Waren unbezahlt mitnehmen würden. Hoffmann hatte Trapp daraufhin in einem scharf formulierten Brief mitgeteilt, dass er sich weigere, diesem Befehl Folge zu leisten, weil durch dieses Ansinnen sein Ehrgefühl zutiefst verletzt werde. Darüber hinaus hatte Trapp auch von Oberleutnant Messmann, der Hoffmann zeitweilig vertreten hatte und im Übrigen die motorisierte Gendarmeriekompanie befehligte, die am Massaker von Konskovola beteiligt gewesen war, wenig Schmeichelhaftes über Hoffmanns Untätigkeit in Pulawi gehört. Als sich der Major daraufhin bei Hauptwachtmeister Carlsen Sternchen von der dritten Kompanie näher erkundigte, bestätigte er die Berichte über Hoffmanns Krankheitsmuster. Am 23. Februar 1943 stellte Trapp den Antrag, den Hauptmann seines Postens als Kompanieführer zu entheben, da er sich ständig vor wichtigen Einsätzen krank melde und diese mangelhafte Dienstauffassung nicht gut für die Moral der Truppe sei. Der stolze, empfindliche Hoffmann zeigte sich über den Verlust seines Postens sehr verbittert und erklärte noch einmal nachdrücklich, in seiner Ehre als Offizier und Soldat zutiefst verletzt worden zu sein. Er beschuldigte Trapp, aus persönlichen Motiven gehandelt zu haben. Trapp wies diese Anschuldigung detailliert zurück und wurde in seiner Auffassung von oben bestätigt. Der Kommandeur der Ordnungspolizei für den Distrikt Lublin kam zu dem Schluss, dass Hoffmanns Verhalten keineswegs zufriedenstellend gewesen sei und er unverantwortlich gehandelt habe, wenn er sich bei einer tatsächlichen Erkrankung nicht vorschriftsmäßig krank meldete. Er solle daher Gelegenheit erhalten, sich bei einer anderen Einheit zu bewähren. Hoffmann wurde zu einem Polizeibataillon versetzt, das im Herbst 1943 in Russland zum Fronteinsatz kam, bei dem er sich das Eiserne Kreuz zweiter Klasse verdiente. Später erhielt er in der Nähe von Minsk das Kommando über ein Bataillon weißrussischer Hilfstruppen, Hilfspolizisten. Anschließend befehligte er ein Bataillon kaukasischer Hilfswilliger. Bei Kriegsende war er erster Stabsoffizier des kommandierenden Polizeigenerals in Posen. Von seiner späteren Karriere her gesehen, lässt sich schwerlich sagen, dass Hoffmanns Verhalten im Herbst 1942 auf Feigheit beruhte, auch wenn seine Untergebenen und Major Trapp das damals vermuteten. Er war zweifellos krank. Ob seine Krankheit durch die Mordaktionen des Reservepolizeibataillons 101 ausgelöst wurde, lässt sich nicht feststellen. Er zeigte jedoch Symptome einer psychosomatisch bedingten Dickdarmreizung. Sicherlich verschlimmerte sich sein Zustand aufgrund seiner dienstlichen Verpflichtungen. Außerdem steht fest, dass Hoffmann alle möglichen Anstrengungen unternahm, um seine Erkrankung vor seinen Vorgesetzten zu verheimlichen und eine Einweisung ins Lazarett zu vermeiden. Er nutzte die Krankheit nicht aus, um sich vor Einsätzen zu drücken, bei denen polnische Juden umgebracht wurden. Falls der Massenmord Hoffmann tatsächlich Magenschmerzen bereitete, dann waren sie ihm so peinlich, dass er so gut wie möglich mit ihnen fertig zu werden versuchte.